Sie hören Crop FM, Ausgabe Nummer 301. Ein Crop FM Spezial mit Dr. Noemi Kempe zum Thema Informationsmedizin und Epigenetik. Weil ich kann manche Dinge nie ganz so einfach sprechen, wie das sehr wichtig wäre. Da muss ich mich jetzt sehr gut vorbereiten. Deshalb stelle ich ja dumme Fragen, damit wir da vielleicht irgendwie dem uns nähern können gemeinsam. Also das, ich finde es schon okay. Die Messung wird über elektromagnetische Veränderungen im Körper und so weiter bei Imedis gemacht. Ja, elektromagnetische Feld um Mensch. Ja. Und soweit ich das verstehe, die meisten informationsmedizinischen Apparaturen zumindest arbeiten über das elektromagnetische Feld. Ist das richtig? Grob ist das richtig. Nur, das ist manchmal fehlt subtil, das ist das, was zum Beispiel Radionik ist. Haben Sie sich mal befasst mit diesem Begriff Radionik? Wissen Sie, was es ist? Vielleicht sollen Sie mal Computer Radionik und anschauen. Mhm. Weil am Ende endet sich dann ohne Strom sozusagen. Und Gerät Paul Schmidt, was ich Ihnen gezeigt habe, arbeitet auch ohne Strom. Dort braucht man Strom für Schrittmotoren und diese Antenne. Aber wenn ich jetzt einen Raum stelle, eine Antenne, am Ende irgendetwas verändert sich, weil da wollen Sie mir schon zugeben, dass in diesem Raum doch irgendwo gibt es elektromagnetische Feld. Schon allein, dass hier alle möglichen Geräte, wir beide sitzen als relativ großer Sender und so und tausend andere Dinge. Mobil. Und Schumann-Resonanzen und dieser, was ich Ihnen gezeigt habe und so. Deswegen ist das am Ende elektromagnetisch, nur nicht in purem Sinne, dass das Batterie, Strom und so weiter. Das ist ein Feld. Andulationsmedizin arbeitet ja ähnlich, wenn ich das richtig verstehe, nur mit Schall. Oder ist ja, das ja, richtig. Richtig. Weil das ist ein nächstes Kapitel. Das ist auch sehr interessant. Aber Schall wäre, das ist wieder etwas anderes. Das ist eine Bewegung der Materie. Elektromagnetische Feld, das ist zwar auch ein bisschen Materie, ein bisschen diese Elektronen, Ladungen, aber am Ende Feld als solche, das ist nicht zunächst Materielle. Das ist etwas, was wirkt, kann was bewirken, wenn Sie ein Elektron stecken, fällt, es bewegt sich entlang der Linie und so weiter. Aber in jedem Fall das Feld. Akustische Dinge, das ist immer Bewegung der Materie. Ja? Dort, wo gibt es keine Materie, gibt es auch keine Akustik. Aber in beiden Fällen ist das Wesentliche die übertragene Information, also die Frequenzen, mit denen man da arbeitet? Ja, Veränderung des Signals mit Zeiteinheit. Ja, wenn Sie das Frequenzen nennen, ja, weil meistens ist es Konglomerate von Frequenzen. Also Frequenzgemische. Ja. Und das ist also die Information, deshalb heißt es Informationsmedizin, weil man bestimmte Informationen in das kybernetische System des Körpers einbringt und versucht zu verstehen, wie diese Steuer und Impulse, die man da einbringt, dann wie der Körper darauf reagiert, individuell, etc., etc. Und dann versucht man das quasi in der Informationsmedizin immer weiter zu verfeinern, dieses Verständnis eigentlich. Nur kann man so sagen. Und Sie haben jetzt auch erwähnt, dass man auch messen kann, über zum Beispiel Imedis sehr genau messen kann. Ja, mit Imedis kann ich aber nicht Felder messen. Was ich mit Imedis messe, das ist wiederum was anderes. Wir haben dann praktisch zwei, also wir haben mehr, aber die zwei gültigen Messmethoden, sehr interessant, beide in Deutschland entwickelt. Eine ist Messungen nach Foll. Foll war ein deutscher Arzt, ihm hat interessiert diese ganze chinesische Medizin, wieso das so funktioniert, diese Vorstellung der Chinesen mit Energieflüssen und mit Punkten, vor allem Punkten. Und er hat versucht, diese Punkte etwas messen. Diese erste Arbeiten von Foll wurde ganz primitiv versucht, so primitive geht es nicht. Und dann hat plötzlich gemerkt, dass tatsächlich an bestimmten Stellen, in Arealen, gibt es ganz anderen Widerstand. So, gut, hat er dann gesagt, aha, dann ist doch schon etwas stimmt mit diesen Chinesen, wo die da stecken ihre Nadel. Dann hat er gesagt, na gut, durch Zufall, glaube ich, hat er das entdeckt, wenn jetzt ein Mensch plötzlich, also hat er gemessen, sagen wir, zwischen zwei Punkten Widerstand. Oder besser gesagt, er hat schon LCR gemessen, also alles zusammen. Und da hat er in anderer Hand von Mensch gegeben etwas, ist egal, zunächst Aspirin schon wieder. Jetzt Mensch hält hier Aspirin, er misst andere Werte. Nimmt Aspirin weg, alte Werte. Das war eigentlich eine geniale Entdeckung von Foley. Und das hat er weiter verfolgt, sehr gut. Es gibt Kramer, er hat mit mehreren Technikern gearbeitet, hat viele Experimente gemacht. Und dank ihm ist das sozusagen entwickelt wurde überall in der Welt, sehr viel in Deutschland, in Amerika. Überall gibt es Stellen, Medikamententests. Das heißt, man kann auf diese Weise testen, ob Medikament sowieso für Mensch gut oder schlecht. Mit gut und schlecht hat man dann auch Normen eingefühlt. Signal muss größer als das sein. Das ist rein Empirik. Aber ganze Medizin ist Empirik. Es ist zunächst loyal. Das ist eine. Und Erfolg hatte tatsächlich ein zweites seiner sehr großen Verdienste, dass er hat diese alle Meridiane, was Chinesen und Punkte entdeckt haben, diese 500 oder 1000 sogar, er hat sie dann verifizieren können. Natürlich nicht alle, aber große Teil. Dass bei Krebs die und die Punkte schlecht, bei Schnupfen die und die. Also er konnte da medizinische Termini und die Symptome nach irgendeiner Weise elektrisch verifizieren. Das war eine riesige Entdeckung. Und diese Messung nach Volk haben wir jahrelang gemacht. Das ist mühsam, aber und wir haben dann gemessen immer diese 12. Volk hat noch geführt, noch nächste 8, also insgesamt 20, von beider Seite 40. Diese 40 Punkte hat man immer gemessen und damit gab es so viel Empirik. Und mit Computer kann man von diesem Empirik schon bauen, ein Mensch, wenn Punkt sowieso, dann ist dort die Funktion oder dort oder dort oder dort. Diese Messung haben wir hier perfekt. Aber dann kam Schimmel etwas später, das ist auch genialer Mann. Er hat gesagt, ja, aber man kann es wieder anderes. Er hat sehr gutes Buch geschrieben, das Funktionale Medizin, wo er diese auch verifiziert hat. Er hat schon sehr gut verstanden, Steuerkreise, hat er die wichtigsten Steuerkreise raus, was mit was verbunden, auf welche Weise, und hat gesehen, dass im Grunde genommen kann das gemessen werden auf einen guten Punkt. Also wenn man findet auf Mensch einen Punkt, der nicht so betroffen durch seine Krankheiten, sowas gibt es ja, das nur, man kann auf diesen einen Punkt sehr genau messen, Veränderung dieses Punktes von beliebigen Informationen, die man Körper gibt. Auch nicht materielle Information. Zum Beispiel ein Mensch sitzt und wenn wir testen zum Beispiel eine Wirkung verschiedener Wasser auf Körper, Leute trinken das nicht. In keinem Falle. Wir stellen das nur in die linke Hand, dieses Wasser, und auf rechte Hand nach Schimmel testen wir seine Reaktionen. Mhm. Und wir haben in der Medizin natürlich mächtige Software, interaktive Software, der auch gleich diese ganzen Dysfunktionen uns bringt, dann wissen wir, wenn er dieses Wasser getrunken hat. Da und das. Sie können mal setzen und ich mal erzählen, was Sie so alles haben, dann können Sie leichter reden, wie gut das und schlecht. So, gibt es unzählig viel Literatur. So, und das ist verifiziert nicht nur in den Medizin, es gibt auch andere Geräte in Deutschland, Bicom, dann gibt es noch eine. Also gibt es mehrere Geräte, die nach dieser Weise funktionieren und wurden auch gern gekauft, nur die sind nicht so ausgefuchst wie Imedis, weil Imedis hat Gott sei Dank von guten Fachleuten entwickelt. Mhm. Weil zum Beispiel Mandel, Entdecker von deutsche Bioresonator von Bicom und von anderen, er war ein unwahrscheinlicher Denker, aber er hat ganz mittelmäßige Elektrotechnik, deswegen sein Gerät ist nicht so gut wie Imedis. Das ist auch Vorteil hier, weil es universitäre Entwicklung. Und nicht irgendeiner noch so genialer, aber alleinstehender Mann. Mhm. Schimmel hat das verstanden, hat auch versucht, aber es war schwierig. Wissen Sie, für alle Sachen musste ein richtiger Moment kommen. Im Medizin konnte es sich so durchsetzen, weil das war zusammengebrochen alles in der SU. Und in diesem Moment der Chaos entstand so was Gutes. Schimmel hat das ist Ende der 80er Jahre hat sich dann... Ja, Ende der 80er Jahre, genau das passiert. So, Glück gehabt. Sozusagen, die Idee hat sich durchgesetzt. Es gibt sehr viele andere gute Ideen, die nur gucken Sie selber, ob ihr wisst. Ja, das ist das Beste. Oder jetzt, warum diese Lokomotorie, warum ist er in China? In China ist er gern gesehen, hat Geld, alles mögliche. Gucken Sie, was passiert bei uns in Österreich mit der Ukraine. Hat man angebuchtet, dieser gute Wissenschaftler Nowitzki, seit 20 Jahren, diese Ukraine entwickelt in Österreich, auf österreichische Steuergelder, plötzlich verboten, er sitzt im Gefängnis. Nicht in die richtige Zeit gekommen. Und Sie sagen, für Informationsmedizin ist jetzt die richtige Zeit? Und ich denke ja, jetzt ist er. Sie haben vorher auch erwähnt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das aufgenommen habe oder nicht, dass also Homöopathie sich auch so erklären lässt. Dass ja, also da wunderbar. Dass es da nur um Information geht. Nun. Das ist ja das, was alle immer so völlig verwirrt. Ja, wie soll denn das wirken? Da ist ja nichts drinnen. Nein, ist drinnen. Es ist gerade. Stofflich ist nichts drinnen. Ne? Stofflich ist nicht drin, aber feldmäßig schon. Und was Bonvist oder Benevist, ich weiß nicht, wie man jetzt auf Deutsch ausspricht, nachgewiesen hat, ist das, oder Benevist, ist, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Und das ist ja die große Kontroverse seit Jahrzehnten. Wird immer wieder bestritten. Ne, seit 20 Jahren funktionierte hier in Österreich Professor Trintscher, er ist jetzt gestorben. Also große Denker, hat wunderbare Buch geschrieben über Wasser als Information. Er hat nachgewiesen, wie bildet sich diese Matrix in Wasser mit Molekülen, mit H2O, ja, also mit einzelnen Atomen. Geht es da um die Eigenschaft der Wassermoleküle, dass es Dipole sind, elektrische? Ja, das ist verbunden damit, dass Wassermoleküle sind tatsächlich beide Dipole, magnetische und elektrische. Aha. Und Wasser als einzelne Moleküle können Sie nicht aussondern. Die ist immer sozusagen eine Konglomerat, also eine Form hat sie. Ja. Und wie bessere Qualität vom Wasser, das würde ich Ihnen gleich erzählen, was es ist, desto fester ist diese Form. Und wenn Sie überlegen, in so einer kleinen Kubikzentimeter, wie viel dort einzelne H2O, da können Sie vorstellen, wie viele Möglichkeiten haben Sie sich. Also gibt es unzählige Milliarden von verschiedenen Mustern. Und jetzt ist die Frage, warum hält sie diese Muster? Das kann ich Ihnen sehr viel erzählen. Ich habe über Wasser so viele Vorträge gehalten und geschrieben. Und Sie können auch lesen. Im Jahr 90 war in der Graz Universität gemacht, erste Tagung Wasser und Information. Ja, unglaublich. Ja. Also mit Professor Leopold, der Sohn jetzt mein Institut leitet, er hatte gehütet, dass man das weiß. Ah. Aber er hat mit uns sehr aktiv gearbeitet. Sehr aktiv. Bis jetzt noch. Er ist jetzt 75 und schon lange weg, aber Problem, Information und Wasser sind sehr interessiert. Und gibt es ganz tolle Forschung in Cambridge, kann ich Ihnen zeigen. In Tomsk, in der Universität, wo diese Cluster bilden, nach welcher Weise. Das ist diese Fähigkeit des Wassers, diese viele Strukturen ausbilden und halten. Und das ist auch interessant, wie das passiert. Und erste Stein hat dort gelegt, dieser Professor Trintscher. Er hat ganz interessant nachgewiesen, Struktur dieses Wassers. Warum unser Körper hat 36,6 Grad? Warum? Hier habe ich gerade noch 20. Warum plötzlich Natur sowas macht? Ich muss so viel essen, chemische Energie produzieren, dass ich diese 36,6. Weil, das ist da, gerade die Temperatur, wo Wasser maximal kann sich entfalten als Information Aufnehmer und Speicher. Ein Buch von Trintscher können Sie alles lesen. Ich habe es alles in meiner Bibliothek noch zu Hause. Aber wenn ich weiß, dass Sie interessiert, dann bringe ich ja kofferweise in Bücher und zeige alles da. Und in Österreich auch sehr viel gemacht. Noch nicht verstanden wurde. Wo ist jetzt eigentlich die Verbindung? Sie sagen, 1990 gab es also da ein Symposium oder ein Kongress zum Thema Wasser als Informationsspeicher. Wo ist da der Connex zwischen Wasser als Informationsspeicher und Elektronik? Man wäre natürlich super, wenn man... Professor, konkret in diesem Fall war, weil Professor Leopold war mit Vorstand von mit Unisekund, wie hieß denn, das habe ich Namen nicht so schnell im Kopf, weil ich habe vorher was Schweres gemacht und nicht so schnell erinnere. Ich wurde gleich erinnern. Die waren befreundet. Ja. Und außerdem waren die befreundet mit Paul Hartmann, der doch hängt, mit dem ich wiederum zusammenarbeite. Und die haben viele Experimente gemacht. Nur der andere hat auch niemals gesagt, dass er sowas macht. Nach außen hat er Schulmedizin getrieben. Aber die haben mit Leopold sehr viele Dinge gemacht, weil sie zum Beispiel in Frankreich Mitte 80er Jahren hatte dort auch ein großer Physiker, hat auch Experimente gemacht über Probleme, Veränderung Magnetfeld über Geopathie. Ich bin in diese Sache eingestiegen, weil Österreich hat mir angeboten ein Thema. Ich habe 28 Jahre in Deutschland gearbeitet als Laserphysiker. Und dann bin ich von privaten Gründen hierher. Da war ich geholt, dort saß auch Leopold und noch ein paar andere. Und ich habe gesagt, Frau Kemper, wollen Sie nicht bitte untersuchen Problem, Prozesse in Rutengier, wenn Sie muten an eine geopathogene Zone. Ich wusste nicht, was geopathogene Zone ist. Ich wusste nicht, was ist Mutter und was ist das Route. Wusste ich alles nicht. Mhm. Bin gegangen dann in Preußische Bibliothek in Berlin, nachgeschaut und habe gesagt, oh ja, das mache ich. Weil es ist interessant. Was Neues. Und so dieser Franzose hatte viele, viele Male hat versucht, untersuchen, was ist das in diesem Wasserradar. Das Überwasseradern, man bekommt Krebs, ist 100-mal nachgewiesen. Gucken Sie, was bei mir hier liegt. Wohnungsplan von jemandem in der Schweiz, ist krank gerade. Und so weiter. Das ist unsere Arbeit. Und ich habe natürlich da mit einem Physiker, wir haben versucht, in Johannes Research, weil keine Universität in Österreich wollte das forschen, aber in nicht-universitäre Johannes durfte das forschen. So, und wir haben versucht, auch nach dieser Franzose. Und so hat auch versucht Leopold mit einem sehr guten Mediziner, die haben menschliche Blut untersucht. So, und nun Leopold ist sehr guter, also überhaupt exzellent als Didaktiker, seitdem noch. Und dann habe ich gesagt, muss das irgendwas sein. Ich weiß nicht, wenn Sie das Buch gesehen haben, das ist absolute Rarität, Information und Wasser in der Universität Graz, dieser Proceeding dort ist. Viele, auch Benveniste dort hat sich verewigt. So, Sie können lesen dort zwei Seiten von Professor Leopold, Wasser und Information. Wenn Sie lesen, Sie wollen sagen, das kann nicht wahr sein. Information und Wasser Ja. heißt dieses Buch. Ja. Von Ich wem, habe schon wann? natürlich. Nur das ist Proceeding von dieser ersten Tagung in Ah, Technischen okay. Universität Graz. Und immer wieder kommt man zurück zu diesem Punkt eigentlich, dass also man verschiedenste Informationsspeicher hat. Wasser ist so ziemlich einer der Hauptinformationsspeicher. Hauptspeicher. Die Nikola arbeitet ja auch mit Wasser, mit Natürlich, dem Wasser natürlich. der Rostockquelle. Ja. Naja, das ist das nächste Kapitel. Wissen Sie, was ist das Bewusstsein, ob das man fassen kann? Kann man schon fassen und vieles mehr. Die tatsächlich, Nicola ist sehr fähig, weil sie etwas mehr in Bewusstsein bringt von ihrer Unbewussten. Sie wissen das. 96% bei uns sogenannte Unbewusste, was wir, das passiert, aber wir wissen nicht wie. Wie sie atmen, wie alle chemischen Prozesse bei ihnen passieren, kennen sie. Sie wissen nicht, wann was passiert. Ja? Und holen das von dieser Unbewusste in diese kleine Bewusstsein. Sehr schwierig. Und das kann man tatsächlich nur mit Biotern, sondern mit der Route. Zwischen weiß ich ja, haben nicht umsonst dieses Thema gemacht. Das heißt, dieser Filter, dass wir also dann nur einen Teil dessen wahrnehmen, was auch erstens einmal durch unsere Sinne aufgenommen wird, aber auch was jetzt bei Und uns. viele andere. Wir haben also 5 Sinne noch vieles anderes. Ja, aber dieser Filter erfüllt wahrscheinlich einen wichtigen Zweck, weil wir sonst überfordert wären mit diesen mehreren Informationen, das da auf uns einstürzt. Ja, das ist richtig. Aber wissen Sie, ich habe eine Idee. Ich sende Ihnen vielleicht per Computer, weil wir tatsächlich Leute ausbilden. Wir haben einige Broschüren geschrieben darüber, habe ich geschrieben, zu großen Teilen, wo ganz einfach erklärt ist, die heißt wissenschaftliche Grundlagen der Emetis-System, so heißt das. Und dort können Sie das alles nachlesen mit Daten. Und Namen und wenn Sie wollen, das dünne Broschüren. Ich sende Ja, Ihnen per gern. Computer. Vielleicht habe ich ja in Deutsch, aber vielleicht auch nicht. Aber dass Sie ungefähr vorstellen, weil alles, was Sie mich fragen, natürlich wissen wir ja auch ein bisschen. Und da haben wir uns auch genügend gemacht, Gedanken gemacht. Segmentaldiagnostik, das ist wieder ein Kapitel. Weil dritte Methode, was wir haben, das ist sehr schön. Wo wir nicht Punkte nehmen, nichts, eine ganz andere Weise geht und plötzlich haben wir völlige Bild von einem Mensch rein elektrotechnisch. Das kann ich Ihnen jetzt nicht so sagen, aber ich würde gern Ihnen an Ihre Körper mal demonstrieren, weil dann wissen Sie am besten. Für Leute, die zu uns kommen und dann beschimpfen uns, oft sage ich, ja gut, okay, dann kommen Sie mal hier, setzen Sie mal, und dann erzähle ich Ihnen alles. Und dann ist er ganz leise. So, mal sehen, ob ich das tatsächlich Segmentaldiagnostik. Das ist für Segmentaldiagnostik sicher für Sie auch interessant. Da gibt es schon ganz pfiffige Geräte, weil einige Leute, die von Emedis sich abgespalten haben, haben das weiterentwickelt, einige Teile. Und eine davon, zum Beispiel gibt es ein Gerät Oberon. Ich habe es auch Oberon, nur sehr ein bisschen schmalbeinig für mich. Gibt es Kopien davon? So, diese beiden Broschüren, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen senden per Computer. Dann können Sie dort kratzen Ja, und so weiter. gern. Schauen Sie mal, ob Sie interessiert sind. Weil als Papier hat keinen Sinn, weil Sie wollen dann sicher damit arbeiten. Aber zunächst schauen Sie ein bisschen Internet, unser Institut und auch meine Homepage. Dann würden Sie das ein bisschen wissen, wie das ist mit dieser Information. Wir sind nicht so blöd. Ja, nur wir machen keine Reklame. Ich möchte nicht nur überleben, ich möchte, dass dieses Ding weiterläuft. Und deswegen fahre ich nach Moskau, weil dort treffen sich einmal im Jahr viele Leute, Tausende, die damit arbeiten. Wir können dort frei uns bewegen, reden über alles und so weiter. Und auch hier passiert viel. Erstens, ich habe zum Beispiel dieses Jahr schon 2 Seminare gemacht, also dieses Jahr und voriges Jahr, über Epigenetik. Das ist auch so ein Thema. Können Sie Epigenetik vielleicht kurz in ein paar Worten zusammenfassen, was das... Es ist schwer mit ein paar Worten. Epigenetik, das ist, das geht über Genom. Was gibt es über Genom? Was steuert eigentlich Genom? Ja? Wie ist das passiert, dass wir haben nur 30.000 Gene, nur 30.000 und Millionen Prozesse? Früher hat man gesagt, gibt es ein Gen für Krebs? Nein, überhaupt nicht. Also gibt es diese Steuerung. Und diese Steuerung da, diese Gene, das ist Epigenetik. Sehr interessante Wissenschaft. Ich wollte jetzt Seminar machen in Moskau, da ging es 8 Stunden. Aber, das kennen Sie ganz leicht. Ein Kollege von uns, weil wir, meine Seminare wurden aufgenommen auf DVD für unsere Schüler. Das kennen Sie, holen Sie eine DVD, dann habe ich mit ganz einfachen Worten, weil viele unserer Schüler nicht unbedingt haben Hochschulbildung. Ja. Deswegen muss ich sehr vorsichtig reden und verständlich. Es gibt heute schon nicht schlechte Bücher darüber, ganz einfache noch. Es gibt natürlich fachlich komplizierte Bücher, aber es gibt, ich sagte noch jetzt, Gott sei Dank gibt es Wissenschaftler, die versuchen es einfach. Nancy Carey, das ist die englische Epigenetikerin, hat wunderbare Buch geschrieben, Epigenetik. Dann, wir haben jetzt von Peter Spork, das ist Biologe von Deutschland. Ja, das, alle Literatur dazu kann ich Ihnen genügend schicken. Das ist alles da. Das ist sehr nah zu unserem Thema, weil Epigenetik, das ist der, ich sagte, das ist erst diese Stelle, wo nicht Materielle steuert Materielle. Ja? Und das ist auch ganz interessant. Deswegen, viele Leute, die mit Epigenetik sich beschäftigen, gibt es sehr viele, gibt es auch lose Vereine schon und so weiter, alle sagen, dass unser jetzt Jahrhundert, das ist Jahrhundert der Epigenetik. Es wird sicher geben jetzt Umbruch. Das heißt, da sind wir auch an dieser Nahtstelle zwischen der reinen Information, die jetzt und noch nicht Proteine, keine Masse hat. Keine Masse. Und dann. Richtig, unsere Substanz. Unsere Substanz und dem Somatischen. Ja. Und dieser Übergang, der ist ja eigentlich das wirklich Spannende. Ja, ne? Also, und das ist Epigenetik. So ganz einfach. Und wir, Gott sei Dank, mit den Medizin können. Wir können steuern Gene. Heißt das, man kann genetische Informationen verändern im Körper mit. Nicht nur mit, sondern auch ohne. Mit sowieso. Okay, bleiben wir mal mit. Mit sowieso, das ist unser. Also mit Imedis kann mir ständige tägliche Arbeit bei meiner Krankheit. Damit arbeite ich. Das heißt, die verändern dann die Geninformationen in diesen Menschen? Ja. Also natürlich, das wird es in Anfang. Ich verändere das. Nur konstant bleibt nur ein Teil. Dann muss immer wieder noch was passieren, weil Gene, also dieser Teil, die steuerbare Teil, die sehr subtil reagiert auf alle Veränderungen draußen, im Körperinneren und draußen. Und ich sozusagen verändere etwas, er kommt nach Hause und in alte Milieu. Deswegen, wir lernen jetzt, wie macht man das so, dass die Veränderungen, die ich mache, länger halten. Aber das widerspricht ja völlig so unseren Vorstellungen von Genetik oder von unseren Genen, und denn wir glauben ja, die sind in Stein gemeißelt. Aber es gab Lamarck. Lamarck in derselben Zeit wie Darwin hat was anderes erzählt und er hatte recht. Weil das ist tatsächlich auch in weitergegeben wurde, diese Information an unsere Nachfolger, also an Kinder, an weitere Kinder. Längst nicht dieser Teil, sondern auch wie man die steuert. In Zukunft wurde A und O für alle diese interessanten Sendungen, weil in der Epigenetik liegt das alles. Es ist so passiert, dieser Teil, was man jetzt sequenziert hat, und Jahr 2000, verändert nur durch Mutation sehr langsam. Das ist das, was Darwin gesagt hat. Die wird immer wieder geschaltet, ein Gen zugeschaltet, ein ausgeschaltet. Also, und dieser Teil, wie man das verändert, ist auch erbbar. Nur nicht wieder nach anderer Sache. Diese Sache ist 1:1. Nur nicht ganz 1, Papa, Mama, dann gibt es auch. Aber immerhin diese Materialien. Hier nicht. Und das ist jetzt sehr spannend. Das heißt, wir reden jetzt von diesem, also dem Genomprojekt, wir reden davon, dass also das menschliche Genom entschlüsselt wurde und Sie sagen, das ist aber nur ein kleiner Teil der tatsächlich. 1,5%. Die sind dann aber sehr wohl unter Anführungszeichen in Stein gemeißelt. Das heißt, die werden dann auch. Aber langsam durch Mutation, natürlich. Sie wissen, da sind wir bei evolutionären Prozessen. Ja. Aber das ist diese, ja genau so. Evolutionsbiologie, das ist gerade hinter der Epigenetik der nächste. Und dann sagen Sie, gibt es aber noch diesen anderen Teil, also ist das, was man so gemeinhin als Junk-DNA bezeichnet? Na, das ist ja ein dummer Name. Ich weiß, aber das ist der wichtigste. Das ist ja schmutzig genommen. Nur überlegen Sie mal selber. Dieser Teil, was man sequenziert, ist das tatsächlich nur 30.000. Bitteschön. Und es sieht man schon jetzt mit puren Augen und im Moment, wo das Trara war, haben die auch verstanden, das ist zu wenig. Also man kann nicht alles mit diesen 30 eins zu eins stellen, aber man kann mit allen möglichen Kombinationen wohlbemerkt alles Mögliche machen. Und wie man Kombinationen bildet, das sitzt wiederum in dieser Junk. Und diese Junk ist auch natürlich, geht weiter in die Erbe, weil das ist ein Molekül. Und die aber kann sich tatsächlich, konnte man verändern. Also diese Gene kann ich nicht verändern. Auch nicht, also das, von nein, dem nur, sprechen nur Sie Messer. Nicht mit Imedis. Nein, nicht. Okay, aber die kann ich ja beliebig verändern. Diese, ich nenne es jetzt trotzdem Junk, oder sagen wir, nicht kartografierte DNA, die wirkt aber dann auf diese 30.000 Gene, die man da jetzt entschlüsselt ein. Ja. Und über die Veränderung dieses riesen Genpools, oder dieser riesen Datenpools eigentlich ist es, kann man dann auf rückwirken auf die Gene, die tatsächlich direkt mit unserem kybernetisch-biologischen System verbunden sind. Ja, die gerade jetzt momentan benötigt werden. Nur sehr viele offene Fragen. Wie weiß dieser Teil, in welchem Moment, was sie machen muss und so weiter? Das ist alles noch sehr viel zu forschen. Aber es klingt für mich jetzt ganz vereinfacht, komme doch aus der Informatik, wie das eine ist quasi die Antenne, die Informationen, die also wechselwirkt mit der Umgebung, und das andere ist der Speicher. Kann man sich das ganz vereinfacht so vorstellen? Na, das glaube ich nicht. Mit Speicher hier ist nicht viel los. Es Speicher liegt auch in Dirty Genom. Da muss man schon ein bisschen mehr rausholen. Wissen Sie, wie eigentlich diese DNS liegt in der Zelle? Wissen Sie das? Nein. Darf ich Ihnen nur zwei Worte noch sagen? Bitte. Dann wollen Sie gleich sich vielleicht. Also unsere Zelle ist sehr klein, man kann sie sehen im Mikroskop, aber mit sehr gutem Mikroskop. Und ganz klein dort diese DNS-Molekül. Wenn man sie aber als diese Doppelspirale auseinanderzieht, als Linie, hat man 2 Meter. Also wie kann man 2 Meter stecken in sowas Kleines? Ganz einfach. Die ist kompliziert verpackt. So angewickelt, so wie Knäuel. Angewickelt, ein bisschen nicht, dann wieder angewickelt. Ja, auf spezielle Proteine, die tatsächlich gleich hier so einintegriert, dass sie von Generation zu Generation weitergehen. Und um jetzt ein Protein zu produzieren, braucht man von dieser riesigen Molekül ein kleiner Teil. Wenn sie oben sitzt, leicht, aber wenn sie drinnen sitzt, musste man sie auspacken, ablesen und wieder einpacken. So kompliziert sind diese Prozesse. Und wo, wie man auspackt und einpackt, alles passiert in diesem Dirty Genom. Von dort kommen die Signale. Und sie kommen zweifach. Einfach zunächst als ein Feld, weil in drinnen von so einem Knäuel chemisch ist gar nicht mal so einfach. Ja? So, und andererseits, wenn es soweit ist, dann diese RNS-Bildung und so weiter, das passiert schon sozusagen materiell. Und deswegen dort ist gerade diese Schaltstelle zwischen etwas, nennen wir das Feld, und die Materie. Aber da gibt es tatsächlich gute Bücher darüber, auch Filme. Und über diese Länge dieser ausgewickelten DNA, DNS? Ja, DNS. Okay, Biologie. Kann man ja auch eine gewisse Resonanzfrequenz dann feststellen. Ja, kann man natürlich. Die dann quasi... Ja, genau, jetzt sind sie ganz nah. Und durch Resonanz arbeiten wir, dass wir an die Gene kommen. Und ein Teil davon war nach welcher Gene? 150 Mega. Also ich habe da mal mit dem Dr. H.C. Dieter Bröers gesprochen und der sprach da, glaube ich, von so 150 Megahertz. Kann das? Ja. Es ist das, auch wieder anderes. Das ist Spektrum. Aber jetzt rein nur von der Länge, da würde sich eine Ja, können Sie es so nennen. Nur, dass diese Länge, nie wurde sie so ausgepackt auf 2 Meter. Nur in, ich weiß es nicht, ob man das versucht, die ausknollen. Das glaube ich nicht. Aber Das ist schon so, dass hier arbeitet man auf Resonanzprinzip. Auf Resonanzprinzip auf fokussiert Wirkung dieser Knäuel. Mhm. Deswegen ist Vorstellung von Esoterik über DNA, die gibt es, ganz interessant, sehr nah zur Wahrheit. Weil Esoteriker sagen, es gibt verschiedene Schichten der DNA. Zunächst normale Wissenschaftler haben gesagt, welche Schichten, wir haben nur doppelt. So, sie haben recht. Wie tiefer, desto komplizierter. Und Resonanz tut das anders. Das bedeutet, dass die ersten esoterischen Bücher, und die sind auch von sehr klugen Leuten geschrieben, ist auch ganz nah zur Wahrheit. Man kann das auch, diese Konglomerat räumlich ansehen und in die Schichten gehen. Und wir profitieren von bestimmten Wissen von Esoterik dort. Was meinen Sie jetzt mit Esoterik? Weil das ist ein Begriff. Ich habe nichts gegen Esoterik, aber ja. Ich benutze dieses Wort nicht gern, weil gleich wird man abgestempelt. Esoterik, ja. Das ist ein Versuch durch intuitives Wissen oder unbewusstes Wissen, Schlüsse entwickeln und verwenden. Nichts anderes. Ich meine, Friedrich Capra hat ja zum Beispiel ein recht interessantes Buch geschrieben, richtig, wo er die Parallelen hergestellt hat. Richtig. Könnte man jetzt auch... Ja, genau das. Ja. Also Capra war Tao, ein Denker. Tao, Physik. Tao, Physik, ja. Richtig, das war einer der ersten Denker in unserem hier Raum, sozusagen in der Richtung. Im Westen, meine ich. Ja, im Westen. Ja. Aber schauen Sie mal, wenn Sie das nehmen, Capra. Also sein Buch ist sehr gut, er hat zweite noch geschrieben, das ist auch sehr gut. Ja. Wer spricht heute von Capra? Warum hat man nicht gleich genommen sein Buch? Weil zu viel gekommen. Gab es noch keine Basis, war ganz kleine Basis für Lesen dieses Buch. Ja. Und Universitäten lernt man immer noch. Nach schöner Alter und so weiter. Und Darwin. So. Naja, das Interessante, wenn man The Tao of Physics liest, ist ja auch, dass da er erklärt auch sehr gut quantenphysikalische Zusammenhänge und so weiter. Und das ist ja eigentlich dermaßen wahnsinnig, dass das ja überhaupt nichts mit normaler Newtonschen Physik und so weiter zu tun hat. Also das ist ja, richtig, das hat auch nicht. Und heute ist das auch mal ganz nah. Warum jetzt in Medizin nimmt man immer wieder dieses Wort Quantenheilung, Quanten, das, Quanten. Mich hat es sehr geärgert in seiner Zeit, diese Verwendung, dieses Wort Quanten an bestimmte fast paranormale Phänomene in Medizin. Heute weiß ich inzwischen. Wo ist da für Sie der Zusammenhang zwischen Quantenphysik und ist, weil dieser Feld um uns, die doch in sich fällt, weil er Kraft hat, er kann sozusagen verrichten etwas. So, ist im Grunde genommen nicht analog, sondern diskret funktioniert. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. So, deswegen hier Quanten. Alles, was, es braucht ein bestimmtes Quantum von irgendetwas, dass etwas verrichtet wurde. Was das ist, man kann sagen Energie, man kann sagen auch Information. Deswegen ist es tatsächlich so quantiert, das alles, diese Wechselwirkung. Das hat schon eine... Also gequantelt, Sie reden jetzt davon von Energiequanten. Ja. Ja, das finde ich sehr eigenartig. Das ist, also diese, das ist aber nur ein... Natur ist so, ja. Und ist ein, es ist dual, es ist auch Naturgesetz. Das ist tatsächlich so, dass... Verstehe ich das ganz, aber... Analoge Dinge, glaube ich, gibt es doch nicht. Ja, ich bin großer Freund von Analoges, weil das ein Informationsmedium viel mehr. Aber ich habe schon inzwischen verstanden, dass jeder Analoges etwas, es ist nur sehr, sehr gut digitalisiertes. Aber da gibt es ja dann diese Gedankenspiele, dass wir in einer Computersimulation leben. Das wäre dann eigentlich ein Indiz darauf, dass es vielleicht so sein könnte. Naja, wissen Sie, ich weiß es nicht, wie sind Sie Atheist oder Gläubig oder was haben Sie für Weltbild, weil ich bin überzeugt, dass sozusagen Schöpfung, nehmen wir das so, ist viel klüger. Ich bin sicher, dass wir sind Teile von Ganzem, dass jeder von uns auch ein gewisser Quant und jeder Einzelne einfach nicht möglich anhand seiner materiellen Begebenheit begreifen das Ganze. Man muss das so nehmen, wie es ist. Ja, und dann mal sehen. Aber ich habe nicht irgendwelche Ängste. Wir sind nicht in der Lage, so gut sein wie Schöpfung. Deswegen es wird nicht geben, Computer, der uns überrumpelt. Naja gut, also Ray Kurzweil, ich weiß nicht, ob Sie von dem Mann schon gehört haben. Ja. Also was halten Sie von dieser ganzen Richtung des Transhumanismus, dass man also sagt, wir müssen Superintelligenz erzeugen, weil selber sind wir offenbar zu blöd. Deshalb müssen wir Computer bauen, die intelligenter sind als es wir. Es wird aber nicht. Sie glauben, dass es das funktionieren wird? Das wird nicht funktionieren. Absolut sicher. Mhm. Da bin ich überzeugt. Das ist ein langes Gespräch, nicht für das. Ja. Wir können darüber irgendwann vielleicht reden, sogar würde ich rein physikalisch reden. Mhm. Und in den Namen von guten Denken, von angefangen von Jung und vieles andere. Ja. Guck mal, was für ein Buch liegt bei mir. Universität in Wien war ganz überrascht, dass es dieses Buch gibt. Ich habe dort geschenkt mehrere Exemplare. Und jetzt hat mir Professor Kratke gesagt, Frau Kempe, das ist so ein tolles Buch. Wir wollen das auch machen. Jetzt wollen sie das auch machen. Mhm. Ist aber interessant. Jeder Mensch konnte Vision haben, so und so, und er schreibt. Und das ist authentisch überprüfte Fehler. Das ist was anderes. Interessant. Dieter Hassler, Indizienbeweise für ein Leben nach dem Tod und die Wiedergeburt. Band 1, spontane Erinnerung, Erinnerungen kleiner Kinder an ihr früheres Leben. Richtig, aber es ist tatsächlich ein wissenschaftliches Buch, weil das sehr gut verifiziert alles. Mhm. Von Jahr 92 bis Jahr 98 gab es einmal im Quartal ein Heft, hieß Unerklärliche Phänomene. Wir haben diese alle Hefte, Institut, heute sehr große Rarität. Dort ist sehr viele Dinge beschrieben, die waren verifiziert, aber nie erklärt. Nur interessant, das ist jetzt, wenn Sie versuchen, irgendwo diese Hefte zu finden, die gibt es nicht. Ist auch interessant. Ja. Oder der nächste, was für Sie interessant, Kornkreise. Wie stehen Sie zu Kornkreisen? Ja, finde sie wunderbar und es ist am schönsten, finde ich, wenn man einfach in sie hineingeht und es genießt. Das ist erstaunlich, was da passiert und drüberfliegen ist sowieso schön. Aber ich mache mir da eigentlich keine großen Gedanken, wer sie jetzt genau macht, weil es ist schwierig für mich. Das sind Sie? Dann haben Sie doch mal zugegeben, dass Sie fühlen sich ein bisschen zu klein für diese komplizierte Situation. Das ist doch sicher auch eine Zugabe und eine Information. Ja, also für mich sind Kornkreise... Das Erstaunlichste an Kornkreisen ist das, was passiert, wenn man in sie hineingeht, in die echten. Ja, richtig. Das heißt, in die echten, die die jetzt nicht mit Brettern und Teilen gemacht haben. Ich weiß nicht, wie die gemacht werden, ist mir auch egal. Seitdem ich gemerkt habe, dass man in die, und das war 2002, bin ich in einen reingegangen gegenüber von Stonehenge. Ja, okay. Und ich bin wieder raus und ich komme immer vom Kopf. Also ich bin doch irgendwo im Kern Naturwissenschaftler, aber trotzdem, ich gehe dort rein, denke mir, hey, warum fühle ich mich jetzt besser? Nein, das ist Blödsinn. Geh wieder raus, nein, da ist was anderes. Und ich habe das ein paar Mal gemacht. Und es ist so. Da gibt es eine unsichtbare Grenze, da geht man rein. Deshalb interessiert mich vielleicht unter anderem auch das Thema Informationsmedizin. Mhm. Was ich habe völlig recht mit Kornkreisen. Und deswegen bin ich eigentlich über Kornkreise gekommen für das, was ich Ihnen gezeigt habe, diese Information von dieser Gammastrahlen. Weil es ist schon so, wenn Sie verfolgen, Dr. Schermann kenne ich persönlich, der diese ganze Sache macht, bei uns in Österreich. Es ist schon so, dass dort ist eine Botschaft, eine wichtige Information. Vielleicht manchmal kommt sie zufällig, vielleicht bewusst, aber das ist in jedem Fall etwas, was auf jede wirkt. Mhm. Und wenn Sie denken an Carl Gustav Jung, der sehr weit davon war, und seine Archetypen, dann kommt schon langsam eine Idee. Sie meinen, dass da gewisse Grundkonfigurationen existieren, die dann halt in Kombination dann... Und ja. Eine Frage, die man jetzt beim Hergehen überlegt habe, obwohl, wir sprechen da immer wieder von Wechselwirkungen. Das heißt, Imedis zum Beispiel, wie wir schon jetzt gesagt haben, hauptsächlich elektromagnetisch wird er gemessen und auch dann wieder, wenn es als Oszillator verwendet wird, zurückgegeben. Wilhelm Reich sprach relativ nebulos von Orgon. Ja. Da hat sich aber sehr schwer mit der Messtechnik und überhaupt dem ganzen empirischen Beweis, den er da führen wollte. Dann gibt es den Begriff Qi, den Begriff Prana. Ist das so, dass es hier um Information geht und dass die Medien der Übertragung, die verschiedenen Arten der Wechselwirkung physikalischer Art, gar nicht so wichtig sind. Es geht immer nur um die Informationen, dass diese zum Beispiel in den Organismus gebracht wird oder ausgetauscht wird zwischen Menschen. Oder haben wir da tatsächlich noch eine Art der Wechselwirkung völlig übersehen? Also wenn wir jetzt die vier Wechselwirkungen hernehmen, schwache, starke Bindungskräfte, Elektromagnetismus und Gravitation, gibt es da noch eine fünfte? Oder geht es da um die, wirklich um, um das fünfte Element, nämlich die Information und ja. nicht um, um wie die Information kommt. Also die kann über Schall werden oder sonst was kommen. Nein, nein. Diese vier sozusagen Kräfte, viel wechseln, das ist eine Realität und wahrscheinlich gibt es nicht anderes. Mhm. Das glaube ich schon. Nur wir reden hier um, wie man mit dieser Subtile einerseits und mannigfaltige in ihrer Form Dinge, wie wirken sie? Es ist schon, ohne Information gibt es nicht. Und Reich hat sehr viele gute Dinge, interessante Dinge entdeckt. Absolut, absolut. Aber ich meine, die, seine empirische Forschung war immer ein bisschen schwierig für mich nachzuvollziehen. Wir arbeiten damit Tag und Nacht. Wir arbeiten sehr viel mit Orgonenergie. In unserem Institut steht ein riesiger Orgongenerator und ich habe viele Leute sozusagen so weit gebracht, dass sie überlebt haben, nur dank Orgonenergie von Wilhelm Reich. Ist Orgon jetzt eine... Ist es eine neue Energieform, die wir noch nicht kennen? Oder was ist, nein, was ist in meinen Augen, das ist immer noch Elektromagnetismus. Aber sehr kompakt gefüllt mit Information. Also das ist ein ganz komplizierter, hochinformierter elektromagnetischer Feld. Mhm. Würde ich so denken. Das heißt, es geht immer um die Information, die da dahinter steht ja, eigentlich. Ja? Und nicht um das Medium selbst. Nein, und Medium selbst nicht. Und Orgon ist dann eigentlich nur organisierte... Ja. Interessanterweise passt das vom Wort richtig, her auch. Richtig. Ja. Was eigentlich? Organisiertes was? Sehr wirkende Information. Aufgetragen auf doch elektromagnetisches Feld. Und der Orgon-Akkumulator, was akkumuliert der? Er akkumuliert diese hoch informierte Energie. Elektromagnetischer Natur? Ich denke, ja. Wir haben solche, wir haben für Menschen und für Pflanzen. Und das heißt, da geht es um geladene Teilchen im weitesten Sinne, die dann na, kommen. Na, das wäre schön, wenn es so ist. Aber wenn Sie jetzt sogenannte Vakuumtheorie jetzt ein bisschen modern anschauen, dann plötzlich sehen Sie das Vakuum voll von Energie und dort gibt es kein Teilchen in dem Sinne. Man kann es halt immer als Teilchen auch darstellen, ne? aber im Prinzip Energie und Materie und Masse sind ja äquivalent, also eigentlich, wenn wir von Energie reden. Äquivalent weiß ich nicht, aber das ist tatsächlich so, dass da mit Orgonenergie, ich habe gerade heute weggepackt aus mehreren Gründen, ich habe vergessen, dass sie kommt. In meinen Augen Orgonenergie, das ist hoch organisierte Energie. Die kurz vor Masse ist. Ich weiß nicht, ob Sie mit meinen Worten anfangen. Naja, ist noch nicht Masse, aber fast schon. Ja. Und deswegen ist es so wichtig. Deswegen ist es so wichtig. Und das, was Chi und Prana und diese alles, das ist genau das, diese, ich sage immer, kosmische Information, die absolut notwendig, die hat einen Träger, das ist elektromagnetischer Träger, absolut sicher. Und es ist sehr wichtig, dass diese Information auf dieser Träger angetragen unsere Körper nach irgendeiner Weise durchfließt. Das ist eine gewisse Packungsdichte der Information auf Elektromagnetismus. Das ist meine primitive Vorstellung. Ja. Also Modell, mit dem ich arbeite. Na, wenn Sie sagen, fast schon Masse, ich meine, in Teilchenbeschleunigern beobachtet man ja manchmal, dass also wirklich Bewegungsenergie dann plötzlich in riesige Teilchen umgewandelt wird. Nun, ja, und das ist wenn Sie jetzt meine Homepage lesen, leider Gottes dort steht, ich habe schon in den letzten Jahren, wo ich in Deutschland war, gearbeitet in kosmischer Forschung. Und ich habe gesehen einige Dinge, zum Beispiel, ich habe gesehen diese Cloud Blaster nach Wilhelm Reich, wo man tatsächlich, man muss wissen, damit umgehen, aber man kann ihm tatsächlich auf ein solche Wolke anpeilen und Wolke geht weg. Das habe ich gesehen. Ja, also das ist schon vielfach berichtet worden. Nein, ich habe es in der Natur gesehen. Das ist ganz spannend gewesen. Ganz spannend. So, weil es ist immer spannend mit etwas umgehen, wo man weiß nicht, wie das funktioniert, aber das funktioniert. Und wir schon sehr, sehr lange mit dieser Orgonenergie aus mehreren Gründen arbeiten. Und jetzt vielleicht letztes sage ich Ihnen auch ohne Angst, vielleicht das wird Sie ernüchtern ein bisschen. Bei vielen dieser Arbeiten, was ich mache, habe ich gemerkt folgende Dinge. Ich muss nicht so viel denken, ich muss immer wieder in sich hören. Wenn ich in mich höre, dann passiert so, dass ich plötzlich gehe da und da, hole das und das. Weiß ich nicht warum. Wenn ich mich nicht höre, dann verpasse ich was. Also das hat nichts zu tun mit Logik, mit diesen 4% Bewusstsein, sondern mit 96% Unbewusstsein. Dass die wissenschaftliche Arbeit wird hauptsächlich eigentlich getragen von dem intuitiven Teil. Ja, sicher sogar. Glauben Sie, ist es generell so? Dass also generell so. Und dieser Teil Bewusstsein, das ist ein tatsächlich Supercomputer, sonst nicht mehr. Von alleine, die kann wenig gebären. Nur in dieser Interaktive. Man empfängt Informationen, woher auch jetzt immer. Also. Weil viele, wenn ich heute nach 22 Jahren arbeite in diesem Bereich, einige Dinge erinnere mir, das ist manchmal komisch. Zum Beispiel ganz am Anfang meine schwere Arbeit mit, das Ministerium hat sogar bezahlt, diese Arbeit, wo wir in Routen gehen, versucht haben, Prozessor zu finden, die zum Routenausschlag bringen. Plötzlich bekam ich eine Einladung zu einer Konferenz. Ich habe mich verblüfft, wieso habe ich das bekommen. Und ich sonst nicht gern gehe auf unbekannte Dinge und so. Bin ich gegangen und habe dort etwas unheimlich Wichtiges gelernt, was mir dann viele Jahre sehr geholfen. Das ist die Huna-Lehre. Lehre von einem Volk, die in Hawaii gelernt hat. Das ist eine ganz interessante Geschichte davon. Ach, jetzt muss ich aufhören, weil es ist meine nächste Patientin. Okay. Aber es ist interessant, weil es gab Huna Research Zentrum und ich war in Hawaii, habe das alles nachvollzogen und so weiter. Und ich habe gesehen, dass wenn ich halte nach Huna Philosophie, da komme ich sehr schön weiter. Deswegen, Sie können das alles nachvollziehen, weil Buch von Henry Krotoschen, Huna bedeutet Geheimnis. Bei mir hängt hier diese Prinzipien der Huna-Lehre, die ist furchtbar einfach. Wir reden so kompliziert und so sagen die Kahuna in Hawaii. Mhm. Wenn Sie genau in die Tiefe nachdenken, sagen Sie, Mensch, das ist so. Ich lese das kurz. Die Welt ist so, wie du sie siehst. Es gibt keine Grenzen. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Jetzt ist der Augenblick der Macht. Lieben heißt glücklich sein. Irgendwas. Mit? Mit irgendwas. Ja. Alle Macht kommt von innen. Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Wirksamkeit, Maß der Wahrheit. Sehr wichtig. Also das reicht, wenn man so denkt. Ja, aber es ist für Sie interessant, wenn Sie ein bisschen verfolgen. 100 Jahre gibt es von Max Friedem Long, dass er der Wissenschaftler, der dort 20 Jahre verbracht hat und mit Hawaiianer das alles. Mhm. Die konnten, die haben kein Alphabet, nicht, aber die haben die Leute, die getragen haben, diese Wissen. Und dann gibt es natürlich Henry Krotoschen, er ist bis 9 und mit 96 Jahren hat er gelebt, ein Schweizer Jude. Überlebt KZ, alles Mögliche von ETH Zürich. Der hat dieses Huna-Zentrum in Zürich geführt. Ich habe ihn eingeladen, 5 Mal nach Österreich. War ganz interessant, seine Vorlesungen und so weiter. Ich wollte sagen, dass im Grunde genommen alles vielleicht viel einfacher, als wir denken. Sie hörten ein CropFM-Spezial mit der Physikerin Dr. Noemi Kempe zum Thema Informationsmedizin und Epigenetik.